Headshot für die ganze Szene. Headshot. Headshot für die ganze Szene. Headshot. Headshot für die ganze Szene. Headshot für die ganze Szene. Ich bin ein kranker Motherfucker, der die Abrechnung geplant hat und den Körper pflasterte. Sie pflastern meinen Bild, Blut, das an den Händen klebt. Blut von dem und dem, die kollateralen Schäden und alles, was lebt, findet seinen Tod automatisch unter Schrott. Mit der Klinge oder Gas färbt der Asphalt sich rot. Keiner wird verschont, wenn ich komm, um euch zu holen. Dreht der Sechsmann die Runde, es schlägt eine letzte Stunde. Ich addiere eine Summe von den Leichen, die ich bring. Von Foltern, Morden, Töten. Ich bleibe King. Ich nehm, was ich so bin, wenn alles im Chaos versinkt. Da steckt der Teufel drin, im Detail zu filtern. Menschen, die einfach verschwinden, auf Knien zu Boden sinken. Sie betteln um ihr Leben, doch ich hab dafür kein Platz. Ich schau zu, wie du abkratzt, weil dein Kopf von mir einfach zerplatzt. Dann ist Schluss mit deinem Leben. Mein mentaler Kriegszustand, stellt sie alle an die Wand und verpasst ihnen einen Kopf. Schuss, die Schädel denken am Platz. Nehmt die Hände in die Luft und werde Teil dieses Massakers. Mein mentaler Kriegszustand, stellt sie alle an die Wand und verpasst ihnen einen Kopf. Schuss, die Schädel denken am Platz. Nehmt die Hände in die Luft und werde Teil dieses Massakers. Headshot für die ganze Szene. Headshot. Gefühlt kalt, so wie eisiger Winter in einer Stilllandschaft. Ich bin krankhaft gestört und jeder stört, der ins Visier genommen wird. Möchte ich erzählen über all die Menschenmassen. Ich hasse jedes Leben, so stark kann man keinen hassen. Hinterlasse die Blutlachen auf den leergefegten Straßen. All die Mannschaftswagen werden ins Kreuzfeuer genommen. Fotografen schießen Bilder, ich schieße Fotografen. Paparazzis, die Gaffen sind das Futter für die Waffen, die ich am Körper trage. Ich vernichte diese Plage, jeder wie eine Kakerlake. Und ich mache einen Cut, verteile Headshot in all die dummen Fressen, ob auf linken oder rechten. Mit allen abrechnen, die sich auf eine Seite setzen. Projektile zerfetzen, all diejenigen, die sich verschätzen. Wenn man etwas setzt, muss man es auch zu Tode hetzen. Mein mentaler Kriegszustand, stellt sie alle an die Wand und verpasst ihnen einen Kopf. Schuss, die Schädel denken am Platz. Nehmt die Hände in die Luft und werdet Teil dieses Massakers. Mein mentaler Kriegszustand, stellt sie alle an die Wand und verpasst ihnen einen Kopf. Schuss, die Schädel denken am Platz. Nehmt die Hände in die Luft und werdet Teil dieses Massakers.